Morgen heißt unser Thema So ging's weiter. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die, mit denen ich schon mal hier in der Sendung gesprochen habe und die mir einfach erzählen, wie es bei ihnen weiter abgegangen ist und wie es ihnen heute geht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 sind wir da oder rundherum mailen domian@wdr.de. Gute Nacht, bis morgen. Tschüss.